Er zeigte mir einen Fluss mit lebendigem Wasser, der wie Kristall glänzte. Dieser Fluss kam aus dem Thron Gottes und des Lammes und floss mitten durch die Straße der Stadt. Zweiter auf beiden Seiten des Flusses stand der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trug, jeden Monat eine andere Frucht. Die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Dritter, es wird dort nichts Verfluchtes mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Diener werden ihm dienen. Vierter, sie werden sein Gesicht sehen, und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Fünfter, es wird keine Nacht mehr geben, und sie werden weder eine Lampe noch Sonnenlicht brauchen, denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Sie werden für immer herrschen. Sechster, er sagte zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr, der den Propheten seinen Geist gibt, hat seinen Engel gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Siebter, siehe, ich komme bald. Glücklich ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches befolgt. Achter, ich, Johannes, habe dies alles gesehen und gehört. Als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um den Engel anzubeten, der mir dies zeigte. Neunter, aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin nur ein Mitdiener, genau wie du und deine Brüder, die Propheten, und alle, die die Worte dieses Buches befolgen. Bete Gott an. Zehnter, dann sagte er zu mir, verschließe die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Elfter, wer Böses tut, soll weiterhin Böses tun. Wer unrein ist, soll unrein bleiben. Wer gerecht ist, soll weiterhin gerecht handeln, und wer heilig ist, soll heilig bleiben. Zwölfter, siehe, ich komme bald, und ich bringe meinen Lohn mit mir, um jedem das zu geben, was er für seine Taten verdient hat. Dreizehnter, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vierzehnter, glücklich sind alle, die ihre Kleider reinigen, damit sie das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt zu gehen. Fünfzehnter, draußen bleiben aber die Bösen, die wie Hunde sind, die Zauberer, die sexuell unmoralisch leben, die Mörder, die Götzen anbeten und alle, die Lügen lieben und verbreiten. Sechzehnter, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies alles für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der helle Morgenstern. Siebzehnter, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, soll auch sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen, und wer will, soll das Wasser des Lebens umsonst bekommen. Achtzehnter, ich warne jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Worten hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Neunzehnter, und wenn jemand etwas von den Worten dieses prophetischen Buches wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Zwanzigster, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. 21. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.